Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 45. Kapitel. Adams Segen über seine Kinder. Und sehet, es verflossen kaum 100 Pulsschläge, als die beiden Abgesandten, versehen mit Speise und Trank, an der Seite der weinenden Jäher ehrfurchtsvoll in die Hütte Adams traten und reichten es ehrerbietig dem Seth, damit er es dann als würdigster niederknien vor Adam und Eva denselben in der größten kindlichen Liebe und größter Freude reichen möchte, wonach sie verlangten. Und sehet, da nun Adam sah die große Bereitwilligkeit seiner Kinder und ihre große Liebe, da erhob er seine Augen, ehe er noch einen Bissen in den Mund steckte, gen Himmel, und sprach: O du großer, bester, überheiliger Vater, wie groß muss doch deine Liebe zu uns schwachen, ungehorsamen Kindern sein, da der kleinste Funke dieser deiner unendlichen Liebe in meinen Nachkommen und deinen Kindern schon so mild und herrlich mir, altem, schwachen, ersten Menschen der Erde entgegenstrahlt. O Vater, siehe gnädig herab von deiner heiligen Höhe auf deinen schwachen gefallenen Sohn, dessen Fall allen seinen Nachkommen zum Falle geworden ist. Und segne auch du in deiner Milde die Liebegabe meiner Nachkommen und deiner lieben Kinder, damit sie mich und mein treues Weib stärken möchte in unserer steten Reue, ob unseres Ungehorsams gegen dich. O du heiligster, bester, liebevollster Vater, segne aber auch diese deine lieben Kinder und lasse es gnädig geschehen, dass dein heiliger Name allzeit möchte gepriesen, gelobt und verherrlicht werden. Amen. Als nun der Adam solches geredet hatte, da nahm er die dargebrachte Speise und aß und trank mit der Eva Wohlgemut und voll Dankbarkeit gegen mich und voll Freundlichkeit gegen seine Kinder. Die Kinder aber dankten mir still in ihren Herzen für die große Gnade, dass ich sie gewürdigt habe damit, dass sie nun in großer Freude sorgen durften für ihre Eltern. Sehet, das waren mir recht liebe Kinder, dergleichen es jetzt wenige gibt auf der gänzlich verdorbenen Welt. Oh, das waren aber auch Kinder nach meinem Herzen. Möchten doch viele solche Kinder sein. Oh, dann wäre ich ihnen kein so verborgener Vater, wie ich nun leider gar so vielen sein muss, um sie doch nicht gänzlich zugrunde gehen zu lassen in ihrer verstockten Blindheit. Und als der Adam und die Eva sich nun gesättigt hatten im Angesichte ihrer aus Liebe stets noch weinenden Kinder, da richtete sich Adam auf und dankte mir mit tief gerührtem Herzen und wandte sich nach vollendeter Danksagung zu seinen Kindern und sprach mit überaus freundlicher Stimme, voll schwebender, gerührter Bewegung: Gottes Segen und mein Segen sei alle Zeit mit euch und bei allen euren Nachkommen. Und solange die Erde Erde bleiben wird, so soll eure nun so hoch gesegnete Linie fortbestehen bis ans Ende aller Zeiten und die da je sein werden aus eurer geraden Linie, an denen soll auch wohl sichtbar sein in allem ihren Tun und Lassen dieser mein Urstammvater Segen aus Gott als unserem allerheiligsten Vater. Und es soll dereinst sichtbar werden, dieser mein Segen über euch alle als eine neu aufgehende Sonne der Liebe und Gnade aus Gott, dem Vater über alle Völker der Erde, welche dann schauen werden die große Herrlichkeit Gottes in allerhöchster Liebe und Sanftmut da niedersteigen als ein Leben alles Lebens. Amen. Und nun gehet, liebe Kinder, und stärket und labet euch unter Gottes und meinen Segen. Amen. Seth aber erhob sich und sprach: O, du lieber Vater und du liebliche Mutter, es wäre nicht fein, so dich gehungert hat, auch nur einen halben Tag, dass wir aus großer Liebe zu dir nicht auch sollten teilen mit dir dein unverdientes Ungemach, woran wir schuld sind, da wir erst so spät zu dir gekommen sind. Daher, lass uns aus großer Liebe zu dir und durch dich und mit dir zu Gott den heutigen Tag keine Speise zu uns nehmen, damit wir Gott desto lauterer und würdiger zu loben und zu preisen vermöchten in unserer überglücklichen Nüchternheit. O Vater, nimm gnädig auf dieses unser kleines gerechtes Opfer, erlaube aber dafür, deinem Enkel Henoch zu reden vor dir und uns von der Liebe Gottes, damit sein Mund geheiligt werden möchte, auch durch seinen Segen, wie er vor uns geheiligt wurde von Gott durch deinen heimgegangenen Sohn Abel. O Vater, willfahre gnädig meiner frommen Bitte. Amen. Als aber Adam solches vernommen hatte, war er gerührt bis zu Tränen und sprach: O Kinder, ihr tut mehr, als ich von euch verlangte. Es soll euch in allem Guten ja niemals eine Schranke gesetzt werden. Tut immerhin, was euch frommt, aber tut, was ihr tut, nicht zu meiner, sondern allzeit zur Ehre Gottes. Und vergesset eures Vaters nicht in seiner großen Not und gedenket allzeit wohl der Schwäche eurer Mutter. Und du, lieber Henoch, der du von Gott durch meinen geliebtesten Abel zum Redner und Prediger der Liebe bist gesegnet worden, sei auch gesegnet von mir in allen deinen Nachkommen. Und es möge dir einst von deiner Linie allen Völkern der Erde ein großer Prediger erstehen, der mit dem Worte des ewigen Lebens den Menschen das Reich Gottes verkünden wird. Amen. Und nun rede mit deiner gesegneten Zunge. Amen. Als nun aber Henoch solche hohe Aufmunterung erhalten hatte, da war er über die Maßen froh und heiter und dankte zuerst mir in seinem Herzen. Dann aber fiel er vor Adam nieder, küsste seine Füße und das Kleid der Eva und bat darauf inbrünstig den Urstammvater, dass er ihm seine segnenden Vaterhände möchte aufs Haupt legen, damit dadurch dann erst seine schwache Zunge würdig werden möchte, zu reden Worte der Liebe vor zu den Ohren, welche einst die Worte aus dem Munde der ewigen Liebe selbst vernommen hatte, ja, vor und zu den geheiligten Ohren, in die Gottes Stimme so vielfach drang. Adam aber, nachdem er dem Henoch tat, wonach dieser verlangte, sprach zu ihm: Lieber Henoch, du hast deine Bitte recht gestellt, dass sie Gott und mir wohlgefällig ist. Und es ist so, wie du gesagt hast, aber eines, das dir freilich nicht ziemlich gewesen wäre zu denken, noch viel weniger zu sagen, muss ich hinzusetzen. Und das ist, vor und zu welchen Ohren Gottes heilige Stimme einst vergeblich in allerhöchste Liebe redete. Siehe, lieber Henoch, mir steht es zu, wie jedem von euch, die eigenen Fehler vor aller Augen zu bekennen und sich so zu demütigen vor Gott und der Erde. Aber wehe dem, der möchte verkleinern den Namen seines Bruders und ihm nehmen die Ehre, die ihm Gott selbst gegeben hat. Es ist aber demnach solche Ehre eines jeglichen Eigentum von Gott aus, und es hat niemand das Recht, ein so geheiligtes Eigentum des anderen anzugreifen mit seiner Zunge oder mit seiner Hand. Aber jeder hat das Recht, sich zu demütigen vor Gott und vor der Erde, das ist, vor seinen erwachsenen Brüdern, nur nicht vor der Unmündigkeit, damit diese nicht hochmütig und anderartig geärgert werde. Dieses sei nun euch allen eine gute Lehre, mir aber eine große Beruhigung, vermöge welcher ich erst selbst im guten Stande sein werde, Gottes Worte aus Henoch gesegnetem Munde wohl zu vernehmen. Denn es ist ein anderes, so ein Bruder zum anderen spricht von der Erde, dem Monde, der Sonne und allen den Sternen, denn das sind Dinge der Welt, die alle erschaffen wurden, meinet und euretwegen, und ein anderes ist es, so ein Bruder zum anderen redet Worte aus Gott von den Dingen, die Gottes sind, die kann und soll niemand eher vernehmen, bevor er sich nicht erniedrigt hat vor der alles richtenden Heiligkeit Gottes. Wer aber da meinen würde, der Bruder rede Dinge aus sich und nicht aus Gott, so seine Zunge gesegnet wurde, der würde über sich selbst das Gericht aussprechen in seinem Eigendünkel, da er meine, dass auch er so gut wäre und Gott ja durch eines jeglichen Mund reden könne und müsse, und es müsse nicht gerade der des Henoch sein. Aber da sage ich, euer aller Leibesvater und Zeuger eurer Seele aus Gott. Es ist dem nicht so. Seht an die Blume auf dem Felde. Ist nicht eine jede anders in der Gestalt, Farbe, im Geruche und in dem Gebrauche? Und ist aus allen die edelste doch nur die Rose mit ihrem überherrlichen Geruche und ihrem jäglich schwache Auge stärkenden Taue, so zuvor durch den Geruch erquickt wurde das Herz? Und so ihr betrachtet die zahllosen Sterne am Himmel, so werdet ihr finden, so ihr sie genau beachtet, dass auch nicht zwei ein und dasselbe Licht haben, aber nur einer unter all den Sternen, welche nicht verlassen ihre Gemeinde, den ihr den Stern Abels nennt, ist, der da strahlt gleich einem hellen Tautropfen in der Morgensonne. Es ist zwar Gott einerlei Sorge um ein Sonnenstäubchen oder um eine Sonne, und es ist ihm einerlei zu ernähren eine Mücke oder ein Marmelhut, denn es ist wie, wenn jemand viel hat, so kann er davon geben Großes und Kleines mit demselben Willen und derselben Liebe, dem, der vieles bedarf, vieles und dem, der nur weniges bedarf, nur eine kleine Gabe, und er kann auch vielerlei Gaben austeilen, dem einen dieses und dem anderen jenes, und so jedem etwas anderes. Henoch aber wurde beteilt mit Liebe und erhielt eine gesegnete Zunge und ein wohlerleuchtetes Herz, daher soll er auch geben, was er erhielt. Und weil da die Liebe Gottes sein Anteil wurde, so soll er nun auch Liebe wiedergeben, gleich wie die Rose das gibt, was sie erhielt, und niemand zweifelt, dass sie zuvor das von Gott erhalten hat, was sie da gibt, da es eine gute Gabe ist, in unseren Sinnen frommt. Wer wird je zweifeln können, woher die Gabe Henochs kommt, wenn seine Zunge vor lauter Liebe Gottes bebt? Daher rede, Henoch, und stärke uns deine Väter mit der Überfülle deiner Gnade aus Gott. Amen. Ende dieses Kapitels.